Der Vortrag ist eine Premiere. Ich halte den heute zum ersten Mal. Ich habe den jetzt, ja, bis gestern Abend noch ein bisschen dran rumgebastelt. Der Titel sagt schon, die Rechte Gottes, Hardliner des Herrn, hieß es meine ARD-Sendung. Oder ich auch Rechtsklerikale und christliche Fundamentalisten, da gibt es ein ganz schönes Begriffswirrwarr. Ich sage immer vor meinen Vorträgen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, so inhaltlicher Natur, also irgendjemand hat einen Begriff nicht verstanden oder so, dann bitte irgendwie auf sich aufmerksam machen. Also es gibt auch keine Fragen, die zu blöd sind. Diskussionsfragen fände ich besser, wenn die am Ende stattfinden. Aber ansonsten noch, wenn ich irgendwie zu sehr am Blatt klebe, schnipsen, sonst was, das wäre cool. Ja, ein paar Vorbemerkungen noch ganz kurz zu dem Thema. Der Vortrag stellt keine generelle Kirchen- und Religionskritik dar. Religionen sind für mich persönlich übersinnliche Welterklärungsmodelle, die verdienen durchaus auch ihre Kritik, aber das leistet dieser Vortrag hier nicht, sondern es geht bloß um bestimmte Ausformungen von Religion, beziehungsweise in dem Fall vom Christentum. Und der Vortrag ist auch keine Kritik an religiösen Quelltexten, also an der Bibel etc., sondern nur an der Bezugnahme auf diese Texte. Also ich werde da noch darauf eingehen, dass einige gruselige Einstellungen begründet werden mit dem Bezug auf die Bibel. Und da ist es mir aber nicht so wichtig, jetzt zu sagen, ja, das ist eine falsche Interpretation oder das ist eine richtige Interpretation. Ich finde, es gibt keine neutrale Instanz, die darüber entscheidet, welche Interpretation der Quelltexte falsch oder welche richtig ist. Insofern gibt es auch für mich keine Instrumentalisierung, weil häufig ist diese Kritik an fundamentalistischen Religionsauffassungen, geht dahin, dass man sagt, ja, die instrumentalisieren oder die verstehen da was falsch, die missbrauchen die Religion, den Quelltext. Und ich bin der Meinung, die Fundamentalisten haben nicht weniger Recht oder Unrecht als die gemäßigten Ausleger. Man kann dann im Einzelfall noch drüber streiten, ob, keine Ahnung, die feministischen Befreiungstheologinnen nicht teilweise ein bisschen textferner sind als christliche Fundamentalisten, weil die Bibel hat durchaus einiges zu bieten an gruseligen Quelltexten. Also mit religiösen Quelltexten des Christentums lässt sich alles oder nichts rechtfertigen, von der Apartheid bis zur christlichen Befreiungstheologie. Christliche Befreiungstheologie ist so eine Sache, die besonders im lateinamerikanischen Raum wichtig war, wo man halt gegen Armut gekämpft hat mit Bezug auf die Bibel, mit christlichen Motiven. Ja, während halt in der Apartheid die weiße Minderheitenherrschaft in Südafrika, teilweise auch calvinistische Kirchen in Südafrika, das mit Bezug auf bestimmte Bibeltexte versucht haben zu rechtfertigen. Ja, wir kommen zu einem ganz schwierigen Thema, halt diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich versuche die ein bisschen aufzudröseln. Vermutlich werden am Ende mehr Fragen zurückbleiben, als vorher da waren. Also einmal rede ich ja vom Fundamentalismus, man spricht auch häufig im Zusammenhang mit anderen Religionen von Fundamentalismus, besonders bekannt ist ja der muslimische oder islamische Fundamentalismus, der auch als politischer Islam oder Islamismus verstanden wird. Nun ist die Frage, gibt es analog dazu sowas wie einen christlichen Fundamentalismus bzw. ein politisches Christentum? Es gibt eine Definition nach einem Fundamentalismusprojekt der Universität Chicago, die werde ich einfach mal zitieren. Fundamentalismus bezieht sich auf ein spezielles Muster religiöser Militanz, mittels dessen selbsternannte wahre Gläubige versuchen, die Erosion religiöser Identität aufzuhalten, die Grenzen rund um die religiöse Gemeinschaft zu sichern und lebensfähige Alternativen zu säkularen Institutionen und Handlungen zu schaffen. Zitat Ende. Da war auch schon ein bisschen mit Erklärung drin, das ist mir auch nochmal wichtig, drauf reinzugehen, warum kommt sowas wie Fundamentalismus auf, was gibt es da halt für Gründe, für sich sowas zuzuwenden, beziehungsweise gibt es auch Leute, die halt so sozialisiert werden, also die damit aufwachsen, das von ihren Eltern einfach nahegebracht bekommen. Fundamentalisten sind im engeren Verständnis im Christentum Bibelfundamentalisten. Das ist eigentlich eine Strömung im Protestantismus, also halt nicht bei den Katholiken, man kann allerdings auch teilweise von katholischen Fundamentalisten sprechen. Und es geht eigentlich zurück auf eine Schriftenreihe, die vor fast 90 Jahren in den USA erschienen ist. Das war also eine Eigenbezeichnung. Das waren halt Christen, die wollten sich wieder auf die Fundamente des Glaubens, auf die Bibel zurückbeziehen. Und insgesamt ist halt Fundamentalismus eine Methode des Umgangs mit der Tradition und der Welt. Und kann sich halt damit halt auch mit verschiedenen Religionen und Weltanschauungen verbinden. Protestantische Fundamentalisten verstehen sich als bibeltreu. Das ist häufig auch so eine Selbstbezeichnung. Wir sind bibeltreu. Und mit biblisch begründeter Wertordnung, Theologie, Gottesdienstform und Kirchenorganisation. Fundamentalisten glauben generell an die Unfehlbarkeit der Bibel bei Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse, wenn diese dem widersprechen, diesem Bibelverständnis. Und es finden sich aber auch Elemente von diesem religiösen Fundamentalismus im Katholizismus wieder. aber ohne dass wirklich so etwas wie ein katholischer Fundamentalismus existiert. Was auch nochmal eine Unterform ist teilweise, beziehungsweise als Sonderform gewertet wird, ist Evangelikale, das wird uns auch über den Weg noch laufen, besonders, also ich behandle besonders den deutschsprachigen Raum, beziehungsweise die Bundesrepublik, was da halt gerade so los ist. Und Evangelikalismus ist eine bestimmte Theologie, ein Entwurf des christlichen Glaubens. Er kann sich mit Fundamentalismus verschiedenen Grades verbinden, muss es aber nicht. Evangelikale verstehen sich auch als bibeltreue Protestanten. Und weltweit, da gibt es enorm verschiedene Schätzungen, gibt es bis zu 500 Millionen Evangelikale und in Deutschland sollen es 1,3 Millionen Evangelikale geben. Das ist eine Eigenangabe, dem würde ich immer misstrauen, wenn die Leute selbst sagen, wir sind so und so viel. Die blasen sich teilweise auch auf, um dann halt mehr Einfluss zu gewinnen, weil die sagen, ja, hinter uns stehen so und so viele Leute und wir vertreten die. Diese 1,3 Millionen sollen zur Hälfte in den Landeskirchen existieren und zur Hälfte aus den Freikirchen. Also Landeskirchen ist so die evangelisch-lutherische Kirche mit ihren Unterformen und Freikirchen sind halt mehr oder weniger, könnte man sagen, Abspaltungen. Beziehungsweise die entstehen nicht nur in Freikirchen, auch unabhängig in Gemeinden und Hauskirchen. Also das ist dann kleiner als eine Freikirche. Eine Freikirche umfasst meistens einen größeren Raum als jetzt bloß eine Gemeinde. Es gibt dann noch verschiedene theologische Hauptrichtungen, auf die werde ich jetzt nicht so eingehen. Also wie gesagt, diese Freikirchen, Bekenntnisevangelikale. Hier im baden-württembergischen Raum gibt es nochmal diese Sonderform der Pietisten. Also teilweise spricht man auch von Evangelikalen in pietistischer Tradition, hauptsächlich im landeskirchlichen Pietismus. Das ist so eine besonders frömmlichere Auffassung von Christentum, die auch sehr stark an der Bibel orientiert ist, die aber eigentlich älter ist als die meisten anderen evangelikalen Bewegungen. Ja, das hört sich jetzt erstmal alles so abstrakt an. Wir haben auch zum Beispiel dazugehört zu diesen Evangelikalen, das sagt oder werden meistens dazugerechnet, sind zum Beispiel die Jesus Freaks. Von denen hört man viel. Das sind halt so Jugendliche mit einem alternativen Auftreten, Aussehen, die aber trotzdem auch teilweise also haben so eine alternative Jugendkultur, sind aber sehr bibeltreu. Also die kommen sehr harmlos daher, haben aber eine sehr feste, eine sehr strikte Bibelauslegung. Ich habe hier mal so versucht, das in ein Schema zu pressen, das ist total schwierig. Also ich habe das Ganze Fundamentalchristen genannt und habe halt gesagt, es gibt halt diese christlichen Fundamentalisten, das sind Bibeltreuer, die Evangelikalen sind eine Unterabteilung davon, also bloß ein Teil. Die finden sich eher, da muss man auch ganz vorsichtig sehen, aber eher im städtischen Bereich sind auch eine neue Bewegung. Also ich habe ja gesagt, vor 90 Jahren in den USA entstanden. Und dann hat man bei den Katholiken eher, hat man auch verhärtete religiöse Interpretation, also dass man halt sagt, ja, die Bibel ist das Wichtigste. Und die verbinden sich dann teilweise halt, ich würde es vor allen Dingen Traditionalismus nennen, also Leute, die sehr stark an das Wort des Papstes glauben, weil da geht es dann nicht nur, dass die Bibel nie recht, also nie Unrecht hat, sondern dass auch der Papst nie Unrecht haben kann. Da gibt es auch die entsprechende Enzyklika. Und das sind halt eher Papstreue, die sind eher im ländlichen Raum und die hatten eine wesentlich längere Tradition. Und innerhalb von diesen nationalreligiösen oder katholischen Traditionalisten gibt es nochmal echte Klerikalfaschisten. Dazu würde ich sowas wie die Pius-Bruderschaft zählen, von denen hat man im letzten Jahr sehr viel gehört, zu Recht. Die sind auch sehr politisch und die sind halt mehr oder weniger eine religiöse faschistische Bewegung. Das kann ich auch gerne noch begründen. Die wurden ja quasi, das war eine Abspaltung von der katholischen Kirche, die haben sich extrem traditionalistisch gebärdet, haben auch teilweise gesagt, der jetzige Papst ist nicht der richtige Papst, sondern Vertreter von Satan oder sowas. Also der vorige Papst und der jetzige Papst hat sie quasi wieder in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Es waren nicht so viele, aber ihm war das extrem wichtig offenbar. Und dass da jetzt so ein Holocaust-Leugner unter den Bischof ist, das ist kein Zufall. Also das sind Leute, die sind auch extreme Nationalisten, die gehören zur extrem Rechten politisch gesehen. Ja, eigentlich wollte ich noch ganz kurz was zu den Motiven sagen. Das sind eigentlich die Motive für so einen Anschluss an solche Gruppen. Also da gibt es unterschiedliche Lebensunzufriedenheit, Vereinzelung und Vereinsamung. Also wir leben in einer postmoderne kapitalistische Individualisierung, man fühlt sich manchmal verloren, das geht sicherlich vielen von uns so. Und es gibt eine Rationalisierung und Entzauberung der Welt. Also man kann bestimmte Sachen jetzt naturwissenschaftlich erklären. Eigentlich spricht das ein bisschen auch gegen Religion, aber die Welt verliert das klingt jetzt ein bisschen romantisch, verliert ein bisschen was von ihrem Zauber und wird halt sehr kalt. Und dann sehnt man sich auch nach alternativen Erklärungsmustern. Es gibt emotionale und persönliche Krisen, also das ist ja eigentlich dasselbe, wie man halt quasi immer lernt, weil wir wo halt Sekten ansetzen, man hat persönlich Probleme, hat irgendwie, was weiß ich, Beziehungsstress oder Stress mit den Eltern und dann kommt halt jemand und bietet einem was an erstmal und das ist meistens so eine Art alternative Familie, also die bieten Nestwärme und das ist natürlich auch sehr verlockend. Und sie haben eine sehr verbindliche Welterklärung, Lehre und Struktur. Und gerade im Zusammenhang mit den ersten beiden Punkten, die ich genannt habe, also es gibt eine Vereinzelung des Individuums, man ist aber trotzdem noch unzufrieden. Also man kann jetzt, wenn man das entsprechende Geld hat, kann man in den Supermärkten alles kaufen, aber trotzdem fühlt man sich leer und nicht ausgefüllt, blöd gesagt. Und da kommt halt eine Gruppe und bietet einem an, statt halt so einem, so einem falschen Individualismus bieten die einem feste Regeln an, also plötzlich bekommt mein Leben wieder Struktur, es gibt Regeln, an die ich mich halten kann, muss, wo ich dann vor allen Dingen auch noch quasi Punkte sammle für das Leben nach dem Tod und das ist natürlich auch was tatsächlich einen gewissen Reiz schafft. Das darf man übrigens bei Religion auch nie unterschätzen, weil es wird häufig so von atheistischer Seite halt die Religionskritik plus so auf die Widerlegung der Fakten hingearbeitet, also man sagt halt, das in der Bibel stimmt nicht oder Gott gibt es nicht, da gibt es keine Beweise und die Gegenbeweise, die dann von den religiösen Leuten angeführt werden, werden widerlegt. Aber dass Religion auch bestimmte Bedürfnisse befriedigt und das wird halt häufig übersehen, halt besonders bei diesen, ich sag mal, Neo-Atheisten, so Richard Dawkins und so weiter drumherum, dass halt Religion zum Beispiel einfach auch das Problem löst, was ist mit dem nach dem Tod. Auch Atheisten haben damit Probleme, wollen wissen, was da ist. Es gibt eine Unsicherheit, besonders dann auch, wenn man sich immer mehr dem nähert. Und da bietet halt einfach Religion einen gewissen Ausweg an. Und das sollte man halt auch nicht unterschätzen. Also Fundamentalisten bieten an ein Korsett aus festen, verbindlichen Regeln, aber halt auch andererseits diese Ersatzfamilie, die teilweise allerdings erst am Anfang steht, also man lädt einen zum Tee ein, das ist zum Beispiel bei der TOSSO in Tübingen, die sind sehr freundlich und dann aber nach und nach kommt dann später auch, dass man halt bestimmte Sachen mitmachen muss, dass man fordert. Manchmal gibt es auch den Bedürfnis nach einem Neuanfang und es gibt so von der Wissenschaft die Unterscheidung zwischen einem traditionsgeleiteten Typus, also Leute, die so aufgewachsen sind mit Religiosität. Das wären zum Beispiel hier halt besonders bei den Katholiken so der Fall. Dann gibt es Monokonvertiten, also Leute, die bloß einmal im Leben konvertieren und die sind sich dann sicher, das ist es, das ist die Religion, die mein Leben regelt. Und dann gibt es halt akkumulative Heretiker, also Leute, die ständig wechseln. Also die sind mit nicht zufrieden, die probieren halt mal da ein Jahr aus, mal da. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, das beschränkt sich natürlich nicht auf das Christentum. Das ist was es bei vielen Religionen gibt, das geht auch um Sekten quasi. Ich werde dann noch was zu dem Begriff Sekten sagen. Und keine Ahnung, also es gibt meinetwegen auch Konvertiten zum Islam, auf die wird das ebenso zutreffen, also dass sie ein festes Regelkorsett brauchen. Ja, ich würde sagen, dass bei den Evangelikalen, weil das so eine neue Bewegung ist, vor allen Dingen diese persönlichen Gründe eine Rolle spielen. Also das sind Leute, die sich einer auch sehr jungen Bewegung, also nicht nur halt jung vom, wann sie entstanden ist, sondern halt das sind auch Jugendliche, die halt da an einen Rand treten. Das sind nicht so die überalterten Kirchen, die man reinkommt und da ist das alte Großmütterchen da und sonst hat man da nichts, sondern das sind halt junge, bewegte Gemeinden, die haben was zu bieten, die haben auch ein gelockertes, in einer gewissen Weise, gelockertes Zeremoniell, was halt Gottesdienste angeht. Also da gibt es auch durchaus mal sowas wie Bandauftritte und so weiter und das spricht halt Jugendliche an. Kleines Beispiel, am Samstag war zum Beispiel in der Porsche Arena in Stuttgart ein großes evangelikales Event, was auch übertragen wurde an viele Orte im deutschsprachigen Raum mit 3500 Leuten und das ist halt so ein bisschen, ja keine Ahnung, man sieht es manchmal so in Filmen, diese wiedergeborenen Christen, muss man eigentlich auch nochmal den Begriff erklären, die halt so halt, also wo die Gemeinde singt, etc. Also ich weiß, vielleicht wissen das viele von euch, ich erkläre es bloß mal für die Leute, die vielleicht religionsfern aufgewachsen sind. Und dann gibt es halt noch so Religion als Teil einer kulturellen Identität und das sind halt dann das, was ich hier als Traditionschristen beschreiben würde, also was ich eher bei den Katholiken findet, aber natürlich auch bei Protestanten, also Leute, die einfach von vornherein so aufgewachsen sind, jeden Sonntag geht es in die Kirche und der Papst hat recht. Ja, wir kommen zu den Themen und Überzeugungen. Ich hatte eigentlich noch ein viel cooleres Poster, das wollte ich rumgehen lassen, das habe ich jetzt, also ich habe es nicht nochmal nach Hause geschafft. Da waren halt auch so quasi, was verboten ist in Gottes Augen. Und da war wirklich alles drauf. Da war selbst sowas wie hübsche Kleidung drauf. Also total abgefahren. Man hat halt gemeinsame Feindbilder, auf die man sich einigen kann. Ein paar sieht man, ein paar werde ich jetzt einfach mal vorstellen. Das ist auch immer sehr hart. Also es ist jetzt kein Angebot, ja, das könnten Feindbilder sein, sondern wenn du das halt machst, dann bist du halt verloren. Beziehungsweise deine Seele. Ein Feindbild ist Esoterik. Hier hat man zum Beispiel ein Buch aus dem christlichen Verlag, Halloween hat viele Gesichter und das Schlimme an Halloween ist halt, dass es heidnisch ist, dass es ein heidnischer Kult ist, damit nicht christlich, es wird fremden Göttern gehuldigt, auch wenn man das gar nicht weiß, also Halloween ist ja für die meisten Leute nichts Religiöses, sondern was, wo man Süßigkeiten oder Geld bekommen kann oder Leute erschrecken. Und das ist halt so ein Feindbild, also bis hin zu auch Harry Potter. Also Harry Potter ist total harmlos, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und zum Beispiel meine Schwester hat in London Au-pair gemacht und die hat dann gesagt, nee, Harry Potter war da verboten. Das war eine evangelikale Familie und das Kind durfte halt nicht Harry Potter quasi lesen oder vorgelesen bekommen, weil das ist... Also da ist zu viel Neuheidentum drin oder Heidentum, da ist halt Hexerei und Hexerei ist böse, Hexerei ist vom Satan. Und das ist halt schon krass, wenn man halt Kinder so einschränkt und denen sowas verbietet. Feindbild, das ist jetzt mal ein bisschen ein abgefahrenes Feindbild, aber das ist mir wichtig, weil ich es darüber geschrieben habe. Das sind Freimaurer, also sehr häufig gibt es so diese Verschwörungsformen. Freimaurer ist ja eigentlich ein Geheimbund oder ein halber Geheimbund, wo sich Leute zusammenfinden mit vor allen Dingen humanistischen Zielen, also sie wollen halt quasi der Menschheit helfen, blöd gesagt. Und hier hat man so einen Ausschnitt aus Comics, wo halt gesagt wird, dass es eigentlich vom Satan ist. Dieses Comic, auch nochmal um so eine lokale also Note mit reinzubringen, andere Teile aus diesem Comic wurden auch in Tübingen verteilt. Das hat mir dann irgendjemand beim Infoladen in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hast du schon gesehen, haben die verteilt. Ich habe es mir dann im Internet angeguckt, da gibt es zu jedem dieser Feindbilder gibt es halt einen Comic. Eigentlich wird hier gesagt, es ist ein Baalskult, also das ist was aus der Bibel. Baal ist halt quasi ein Gegenspieler zu Jahwe, zu Gott. Und dass es halt eigentlich eine Ersatzreligion ist. Idea Spectrum ist eines der wichtigsten evangelikalen Blätter. Ich bin auch auf den Online-Verteiler. Ja, also was glauben die Freimaurer? Hier hat man es nochmal von katholischer Seite, da ist es auch sehr beliebt. Freimaurer, Mythos und Wirklichkeit bei den Vatikan-News. Die man abonnieren kann. Da hat es auch was damit zu tun, dass die Freimaurer zum Teil was mit der französischen Revolution zu tun gehabt haben und dass die französische Revolution, also 1789, so ein bisschen die Säkularisierung von Europa eingeleitet haben, also dass da halt quasi die Kirche ausgenockt wurde, was ihren Einfluss angeht und deswegen gibt es da halt, sage ich mal, so eine Art alte Feindschaft. Man kennt auch den historischen Antijudaismus, das ist einfach um zu zeigen, in welche Tradition man steht. Also Martin Luther hat sehr über die Juden geschimpft. Das war ja halt, hat auch ein bisschen eine Änderung quasi vorgenommen. Und dann ist es halt auch so, dass es natürlich heute Antisemitismus bei diesen christlichen Fundamentalisten gibt, nicht bei allen. Also ich sage da noch was zu christlicher Israel-Solidarität. Aber bei den Traditionschristen ist es sehr, sehr verbreitet. Kreuznet ist ein gruseliges Hassportal im Internet, das wird von Leuten betrieben, die mutmaßlich der Pius-Bruderschaft nahestehen. Ja, also es ist eher bei Katholiken zu finden, dieser Antisemitismus oder Traditionsantisemitismus. Es gibt, was es auch sehr häufig gibt, ist so eine Analogisierung von Kritik und Abtreibung, also Kirchenkritik und Abtreibung mit der NS-Judenverfolgung. Also dass man sagt, ja, das ist halt irgendwie dasselbe, Abtreibung, das ist ja quasi der neue Holocaust. Beziehungsweise Kritik an Kirchen, ja, ihr macht uns ja quasi zu den neuen Juden, was auch eine Art von Antisemitismus ist. Was es auch gibt, ist eine Agitation gegen eine vermeintliche Holocaust-Religion. In dem Begriff steckt auch schon ganz viele komische Sachen, nämlich, wenn es heißt, Holocaust-Religion heißt, man kann dran glauben oder nicht. Und ich zitiere da mal einfach Pater Schmidberger, das ist der Chefmensch von der Pius-Bruderschaft in Deutschland. Zitat, damit aber sind Damit sind aber die Juden unserer Tage nicht nur unsere älteren Brüder im Glauben. Sie sind vielmehr des Gottesmordes mitschuldig, solange sie sich nicht durch das Bekenntnis der Gottheit Christi und die Taufe von der Schuld ihrer Vorväter distanzieren. Zitat Ende. Noch eins von dem, wir brauchen heute Männer, die Männer sein wollen. Ah, nee, okay, das ist noch was zu Homophobie. Auf jeden Fall, da hat man da dieses uralte Motiv, die Juden sind halt die Jesusmörder, also die haben damals Jesus ans Kreuz genagelt, was da halt weiterlebt. Und das ist tatsächlich heute noch in der katholischen Kirche oder in katholischen, traditionskatholischen Kreisen sehr verbreitet. Homophobie ist ein ganz, ganz großes Thema. In Deutschland, muss man sagen, geht es vorerst fast nur gegen die Mitglieder der eigenen Community, also halt Leute, die homosexuelle Neigungen haben und dann bei den Evangelikalen oder bei den Traditionschristen sind, werden angefeindet, werden ausgeschlossen. Es werden dann so Bücher herausgegeben, also hier zum Beispiel von IDEA, ist eine Dokumentation, Homosexualität, Irrwege oder Alternative. Es wird natürlich, ist klar, welche Antwort dann gegeben wird, es ist ein Irrweg. Befreiung aus dem Homo-Gefängnis. Oder hier, das habe ich versucht zu lesen, aber es war einfach zu langweilig, das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen aus dem Händler Verlag in Stuttgart. Das ist eigentlich total abgefahren, was da behauptet wird, nämlich Homosexualität sei eine schwere psychosexuelle Störung, kurierbar mit einer Anti-Selbstmitleid-Therapie. Also, aber das, also das Buch war schon relativ alt, war ziemlich dann die dritte oder vierte Auflage war es. Also da gibt es offenbar auch Käufer. Was es noch gibt, ist natürlich sowas wie Antifeminismus. Hier hat man nochmal dieses, diesen Comic, also es wird in der Schweiz rausgegeben. Damals in Sodom, also das ist halt eine Bezugnahme auf das Alte Testament, da beziehen sich halt die christlichen Homophoben häufig drauf. Da wird gesagt halt, dass Gott Sodom, also Sodom und Gomorra, ist ja umgangssprachlich auch bekannt, halt vernichtet hat, er hat es ja mit so einer Art Meteoritenhagel vernichtet, weil halt da die Menschen Unzucht getrieben haben und der Mann beim Mann lag und die Frau bei der Frau. Was auch immer interessant ist, das ist aber eigentlich bei Homophobie allgemein zu finden, aber auch bei christlicher Homophobie, dass man immer in Zusammenhang versucht zu bringen, halt Homosexualität mit Pädophilie. Also halt eine Sexualität zwischen Menschen, die das wollen und eine erzwungene Sexualität. Und das ist halt auch, also das versucht man immer auf eine Reihe zu stellen, um da halt eine Verbindung zu schaffen. Ja, also die Botschaft ist natürlich klar, wenn du das nicht lässt, dann wird Gott dich auslöschen. Das ist schon ganz schön drastisch. Hier hat man eine von den bekannten katholischen Zeitschriften, der Fels. Also man sagt auch, es gibt eine Homo-Lobby. Natürlich gibt es Leute, die sich für Rechte von Homosexuellen einsetzen, aber was halt häufig damit schwingt, ist so ein Verschwörungsglaube. Es gibt eine organisierte Homo-Lobby, die halt eine winzig kleine Minderheit vertritt und die da quasi alles umkrempeln will. Hier hat man auch nochmal so Idee, Freikirchen praktizierende Homosexuelle können nicht mitarbeiten. Ist Homosexualität Sünde? Natürlich wird dann gesagt, ja. Katastrophal, Christina Köhler will sich für Homo-Privilegien einsetzen, Kultur und Medien. Eigentlich sagt das auch schon eine Initiative der Deutschen Vereinigung für eine christliche Kultur. Die sind da auch teilweise mit Ton angeben. Das ist mal so ein Ausschnitt. Hier hat man auch nochmal, Homosexualität ist eine Art Religion geworden, also so, dass das quasi, quasi der Eindruck erweckt wird, es würde halt Jugendlichen gegen ihren Willen schon fast aufgezwungen. Und nochmal Studie, Homosexualität ist heilbar, das findet sich bei den Evangelikalen sehr stark. Da gibt es auch zwei Institute in der Bundesrepublik, eins davon hat seinen Sitz in Schwarzwald, wo Leuten, die christlich fundamentalistisch sind, aber auch homosexuell und die halt Probleme haben, das miteinander zu vereinbaren, wo denen eingeredet wird, das sei Sünde, wo denen quasi eine Kurierung angeboten wird. Also es ist eine Art von Krankheit nach den Glauben von den Homophoben und das kann man kurieren. Und was aber also wichtig ist, ist, dass halt die Leute dann meistens dann auch noch daran zu brechen, weil denen wird mehr oder weniger eingeredet, die sollen es halt unterdrücken. Genau, also da gibt es dann halt auch diese, gibt es dann immer diese Beispiele, wo die in die Kamera Leute sagen, ja, ich war homosexuell und jetzt bin ich geheilt und dann glücklich lächeln in ihrer Familie präsentieren. Teilweise waren es auch eher bisexuell und haben rausbekommen, dass halt auch das andere für sie wichtig ist. Aber es sind auch viele Leute, es geht bis hin zu Selbstmorden, bei denen dann halt erzählt wird, die müssten das unterdrücken. Hier hat man nochmal Kreuzwert, wie gesagt, besonders eklig. Lagende Weiß dabei der Homos eine christliche Kristallnacht. Entarteter Ex-Priester wütet weiter, sexuell total verdorben, der Kardinal von Riga, bla bla bla. Also die bezieht sich da halt auf katholischen Traditionalisten, die halt heftig wettern. Genau. Feindbild, ein besonderes Feindbild ist nochmal Gender Mainstreaming, also das ist so eine, naja, wie kann man das sagen, ist ein Versuch in der besonders im EU-Raum oder überhaupt halt eine Gender-Sensibilität einzuführen, also dass man halt nicht mehr davon ausgeht, dass es natürliche Geschlechter gibt und auch hinterfragt, was ein soziales Geschlecht sein soll. Und das ist teilweise halt auch in der EU mit in staatliche Projekte eingeflossen, auch in Deutschland. Und das ist halt der Feindbild, ist gerade halt das Feindbild schlechthin. Besonders bei Religiösen, die sagen halt, damit soll Mann und Frau abgeschafft werden. In gewisser Weise stimmt das auch. Zumindest ist dieses Traditionsbild und halt gegen den Willen der Menschen angeblich. Und das ist halt, ist besonders tonangebend, Gabriele Kubi. Ich würde das als eine Art von Unterform von Homophobie, also von homosexuellen Feindlichkeit bezeichnen. Die sagt halt, das ist halt so eine Art, also sie bezeichnet es als so eine Art Brave New World, wo halt gegen den Willen der Bevölkerung halt da quasi die Zweigeschlechtlichkeit abgeschafft werden soll. Auch katholische Pfadfinderschaft Europas, die auch einen Stamm oder ich glaube sogar zwei Stämme in Rottenburg hat, also die sind geschlechtergetrennt, also einen weiblichen und einen männlichen. Ich weiß nicht mehr, ob die noch aktiv sind, auf jeden Fall in ihrem Magazin Pfadfinder Mariens werden sie auch Gendermensch und Pfadfinder in Vergleich, der Pfadfinder schneidet dann natürlich besser ab. Oder Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Kauder sprach sich in seiner Rede auch gegen das Prinzip des Gender Mainstreaming aus. Mann und Frau sind halt Ebenbild des Gottes. Also da ist nochmal die religiöse Begründung. Wir müssen uns wehren, wenn es darum geht, hier Verwischung vorzunehmen, so Kauder. Die Ebenbildlichkeit Gottes von Mann und Frau und Gender Mainstreaming vertragen sich nicht miteinander. Und darauf wird halt Bezug genommen in so einem evangelikalen Blatt namens Pro Compact. Hier ist er auf dem Kongress christliche Führungskräfte in Nürnberg. Auch gerade sehr wichtig ist das Feindbild Islam. Wir haben ja, ihr habt vielleicht das gehört, dass dieser Prediger aus den USA, Terry Jones, also der da dieses Buch geschrieben hat, Islam is of the Devil, einen Koran verbrannt hat, worauf es zu Aufständen in afghanischen Provinzen kam. Oben hat man so die christliche Mitte, das ist eine christliche Kleinstpartei, zu der werde ich dann noch was sagen, wieder ein Auszug aus diesem Comic, ich finde die einfach klasse zum Illustrieren, inhaltlich sind sie natürlich total eklig, oder ihr Koma, das ist so ein katholisches Kampfblatt, Islamisierung, Naivität und Feigheit, also da hat man halt, das Feindbild, man darf das auch auf keinen Fall, auch wenn die sich teilweise so nennen, mit Religionskritik verwechseln, das ist nochmal was anderes, eine Religionskritik ist ja immer legitim, aber das ist quasi aus einer Konkurrenzsituation argumentiert, also wir sind die bessere und coolere Religion. Sie haben natürlich neben diesen Feindbildern auch gemeinsame Einstellungen, da ist es wichtig, halt die wertkonservativen Einstellungen, und man muss sich halt einfach mal verdeutlichen, was in der Gesellschaft passiert ist. Also viele ihrer Einstellungen waren bis vor 100 Jahren Mainstream, sind aber der Modernisierung und Pluralisierung zum Opfer gefallen. Ich kann bloß sagen, Gott sei Dank. Ich habe dazu einen ganz coolen Abschnitt bei Horst Stohwasser in Anarchie gefunden, also sein Buch Anarchie. Und ich lese es einfach mal vor. Dabei kann sich ein deutscher Mensch, der nach 1970 geboren wurde, kaum vorstellen, wie das Leben in der Bundesrepublik vor 1968 aussah. Stramstehen vor dem Lehrer, tiefe Diener und braver Knicks waren normales, gutes Benehmen. An Gymnasien waren Nietenhosen und Parkas per Erlass verboten und in einer sauberen Gegend gingen Buben und Mädels selbstverständlich in getrennte Oberschulen. Über Sexualität zu sprechen war unanständig, Küssen unter freiem Himmel ein Skandal, Frauen, die in der Öffentlichkeit einer Kleinstadt rauchten oder ohne Männerbekleidung eine Gaststätte aufsuchten, wurden als Huren verdächtigt. Anständige Frauen gehörten in die Wohnung, bekamen vom Mann das abgezählte Haushaltsgeld, zogen ihm abends die Pantoffeln an und sich selbst ein Kopftuch, sobald sie das Haus verließen. Zitat Ende. Also man hat da diese extrem konservative Adenauerzeit beschrieben und das ist halt noch nicht so furchtbar lange her. Und das ist halt wichtig, um zu sehen, das war früher Mainstream. Also das was sie halt heute diese Evangelikalen, die christlichen Fundamentalisten wieder haben wollen oder in ihren eigenen Gemeinschaften, in den Communities praktizieren, das war früher normal. Die hat einfach bloß die Zeit ein bisschen überrollt. Sie verlangen halt eine moralische Lebensführung, rigider Wertkonservatismus, Sittlichkeit ist so ein Punkt, also wieder Babylon und den Sündenpfuhl. Und dazu zählen zum Beispiel so eine traditionelle Sexualethik und Lust- bzw. Sexualfeindlichkeit. Zum Beispiel wettern sie ganz stark gegen den Sexualkundeunterricht, also gegen Aufklärung in der Schule oder so haben sie was, weil sie haben halt Angst, dass ihre Kinder da verführt werden, gegen Pornografie an sich. Und teilweise geht das so weit, dass sie als Ablehnung wegen dem Sexualkundeunterricht halt dieses Homeschooling oder empfehlen, also dass sie halt ihre Kinder rausnehmen aus der Schule und selbst zu Hause unterrichten. Das ist in Deutschland illegal, das haben auch einige Evangelikale trotzdem probiert und denen wurden deswegen die Kinder weggenommen. In den USA zum Beispiel ist es legal. Sie haben so eine lust- und individualitätsfeindliche Erziehung, also die haben ja auch teilweise sehr viele Kinder. Es geht als Ablehnung von moralischer Unreinheit, dazu werden sowas wie sexuelle Freizügigkeit, Pornografie und westliche Musik überhaupt gezählt, also so Rockmusik auch. Es gibt eine Forderung nach Enthaltsamkeit, da gibt es sogar eine richtige Bewegung dazu, die heißt True Love Waits, also wahre Liebe wartet. Die haben dann so kleine Ringe, wo die halt quasi aus christlichen Motiven halt sagen, nee, kein Sex vor der Ehe. Und Zitat aus Programm Pakt. Andererseits müssen christliche Gemeinden gewiss darauf achten, bestimmte Regeln einzuhalten, wenn sie dem biblischen Glauben treu bleiben wollen. Kein Sex vor der Ehe zu haben, ist etwa eine biblische Richtlinie, die Teenagern helfen soll, die ihnen jedoch nicht das Höllenfeuer der Verdammnis einbringen soll. Also hier ist nochmal so in abgeschwächter Form, es gibt auch durchaus sehr unterschiedliche radikale Ausformungen. Manche sind auch nicht so krass, aber halt schon halt evangelikal oder christlich fundamentalistisch. Und da wird halt gesagt, dass es halt diese Abstinenz geben soll. Nach einem Ergebnis einer Studie aus den USA, das klappt aber nicht, nach einem Ergebnis einer Studie aus den USA von 2008 zogen sich amerikanische Teenager häufiger Geschlechtskrankheiten zu, die das kein Sex von der Ehegelübde ablegten, als die nicht so ein Gelübde abgelegt haben. Also das hat vermutlich was damit zu tun, dass sie halt einfach nicht aufgeklärt waren. Was halt auch sehr stark ist, ist halt so eine Familienpolitik, aber das ist halt eine Heterofamilienpolitik, also Mutter, Vater, Kinder und Mutter und Vater in der Ehe, in der christlichen Ehe verbunden. Da gibt es auch sehr starken Bezug im deutschsprachigen Raum auf Eva Herrmann, also diese Ex-Tagesschausprecherin, die das auch ganz stark propagiert und vertritt. Was auch noch so eine Einstellung ist, ist Anti-Abtreibung. Hier haben wir Umwärts den Ungeborenen. Ich lese es einfach mal vor. Als erstes, es ist ein Comic und da steht im ersten Teil steht, der sagt, ich sei nicht lebensfähig, weil ich in allen Dingen von meinen Eltern abhängig bin, weil ich außerhalb der Gebärmutter alleine nicht leben kann, dann bin ich wohl erst nach der Uni lebensfähig. Das finde ich, also immer einen gewissen Witz hat. Unten hat man auch wieder diesen Comic aus der Schweiz. Also hier kniet dann auch eine Frau nieder und sagt, Herr Jesus, ich bin ein verlorener Sünder, du weißt, was ich getan habe, bitte vergib mir und komm in mein Herz und werde mein Herr und Heiland. Also weil sie abgetrieben hat sie gesündigt. Hier hat man nochmal so ein paar von den Organisationen, die dahinter stecken, also zum Beispiel Caleb. Die tun auch sehr an diese Niedlichkeitsdingen appellieren, also dass sie halt sich mit kleinen Kindern, dass sie die halt zeigen, die haben auch so kleine Plastik-Baby-Püppchen, also so Embryos, die sie denen auch Frauen, die auf dem Weg zur Abtreibungsklinik sind, in die Hand drücken, um da halt emotional an sie zu appellieren, das doch zu unterlassen. Das ist ziemlich fieser Psychoterror, weil man dadurch halt auch tatsächlich halt schafft, halt Sachen auch zu suggerieren, die so erstmal auch teilweise nicht stimmen. Also sie sind auch teilweise auf einer naturwissenschaftlichen Ebene, liegen sie falsch, sie präsentieren Filme von Kindern, die angeblich halt abgetrieben werden, also oder halt so von Ultraschallaufnahmen, wo sie halt ein anderes Datum angeben, als wirklich stimmt. Also da sieht man schon ein voll ausgeformtes Kind, aber das ist keine normale Abtreibung, die bis zum dritten Monat eher vorgenommen wird. Also sie versuchen da alles, um halt quasi die Kinder zu retten in ihrem Sinne. Für sie ist halt das Kind schon nach der Befruchtung halt einfach da, also vom ersten Moment an, da gibt es nichts zu rütteln, das ist halt eine neue Seele, die muss gerettet werden. Die machen auch solche Märsche für das Leben. Das ist in Deutschland, glaube ich, ein relativ neues Ding. Die sieht man, die haben auch prominente Unterstützer, die gehen dann allerdings nicht ganz hin, also zu den Märschen selbst. Man hat hier für den 18.09.2010 Marsch für das Leben in Berlin, hat man Grußbotschaften von MdB, also Mitglieder des Bundestages, vom Europaparlament, Ministerpräsident Peter Müller, Bundesminister Ronald Profalla, Bundesministerin Annette Schaban, ja, also halt wichtige Leute, plus darunter halt Grußwort aus der Kirche, also auch sehr, sehr wichtige Erzbischöfe und Kardinäle, die das halt unterstützen. Die getrauen sich aber noch nicht da aufzutauchen, weil gerade solche Märsche sind auch eine krude Zusammensammlung. Teilweise in München ist da ein richtiger Neonazi-Block mit aufgetaucht. Da gibt es dann halt, also da will man sich dann doch lieber nicht zeigen. Was es auch noch gibt, das ist halt, also es gibt halt einen Teil von den christlichen Fundamentalisten, die haben eine Art von, also Antisemitismus ist bei denen zu finden. Und dann gibt es auch so eine christlich motivierte Israel-Solidarität. Ich zitiere mal aus dem Programm der Aufpartei, das ist eine von den vier christlich-fundamentalistischen Mini-Parteien in Deutschland. Auf hält die Unterstützung des jüdischen Volkes zusätzlich für ein Vorrecht und ein Gewinn für Deutschland, weil Gott dieses Volk als sein Volk erwählt hat. Diese Berufung gilt unverändert. Zitat Ende. Aus dem Grundsatzprogramm von 2008. Also man tut da nicht irgendwie argumentieren, Israel hat Unterstützung verdient aus den und den Gründen, also es gibt auch rationale Gründe, zumindest halt, sich gegen die Feinde von Israel zu stellen, sowas wie Hamas oder so, sondern es geht darum, dass halt das jüdische Volk das auserwählte Volk ist und dass das zu unterstützen gilt. Das gibt noch einen Punkt dazu, der heißt Prämillenarismus, und zwar glauben viele Evangelikale besonders, dass die Endzeit, also die Wiederkunft Gottes bevorsteht. Und da ist es für sie wichtig, das ist ihre Bibelinterpretation, dass das heilige Land, also Israel, vom heiligen Volk wieder besiedelt, vom auserwählten Volk Gottes wieder besiedelt, in Besitz genommen wird. Damit kündigt sich auch diese Wiederkunft Gottes an, oder ich glaube auch von Jesus auf der Erde an, das Reich Gottes soll dann anbrechen, und deswegen unterstützen ja halt teilweise in Israel halt die extrem rechten Siedler und alle Leute, die halt irgendwie halt gegen Aufgabe von Gebieten etc. sind und sind halt gegen palästinensische Autonomiegebiete bzw. einen unabhängigen Staat Palästina eingestellt. Hier hat man nochmal so ein paar Beispiele, zum Beispiel aus dem Idea Spektrum, die unterstützen halt Israel im Kreuzfeuer, also ganz besorgt. Oder hier Idea.de, eine Meldung, Israel beistehen, statt politische Ratschläge geben. Anstatt Israel politische Ratschläge zu geben, sollten Christen den biblischen Auftrag ernst nehmen, Gottes Volk beizustehen. Dafür haben sie, also da haben sie sich auf einer Konferenz, das war im März diesen Jahres, in Bad Liebenzell ausgesprochen. Oder hier ein Plakat von der Partei Bibeltreuer Christen, der Name sagt es eigentlich schon, Solidarität und Freundschaft mit Israel, und begründet wird es mit dem Zitat aus der Bibel. Hängt mit der Liebenzeller Mission zusammen, wenn sie sich dort treffen? Das weiß ich nicht. Sorry. Da hat ein Hans G. Kippenberg hat dazu geschrieben, ganz clever, zwar stehen die Juden Israels im Zentrum der Handlung, jedoch bleibt ihnen am Ende keine andere Wahl, als sich entweder zu Jesus Christus zu bekehren oder vernichtet zu werden. Es ginge und geht im Prämillenarismus immer nur um das Heil von Christen, nie um das der Juden als Juden. Zitat Ende. Also das ist auch noch so ein Ding, wenn halt das Reich Gottes ansteht, dann müssen halt die Juden endlich mal anerkennen, dass Jesus halt der Messias ist, und wenn es nicht tun, kommt sie halt trotzdem in die Hölle. Also es ist auch eine komische Art von Solidarität und Freundschaft. Kreationismus. Ich finde diesen Cartoon einfach cool, weil das so sagt, wie das funktioniert. Also man hat einmal halt die wissenschaftliche Methode, hier sind die Fakten, welche Ableitungen können wir aus ihnen was können wir aus ihnen ableiten, und dann einmal die kreationistische Methode. Hier ist die Zusammenfassung, welche Fakten können wir aus ihr ableiten, also halt mit einer Bibel in der Hand, beziehungsweise Genesis, also ein Buch aus der Bibel. Also so funktioniert Kreationismus, kurz gesagt, es geht darum, dass halt Leute das Problem haben, sie glauben an die Bibel und dass die Bibel das wahre Wort Gottes ist, und da steht halt, dass Gott die Erde erschaffen hat, entweder in 7 Jahren, dann gibt es noch eine Stelle, wo es 5000 also ein paar Jahrtausende sind, und dann haben sie halt das Problem, dass das so mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen bisher nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Und sie versuchen dann halt, also es gibt diese Hardliner-Kreationisten, die sagen, das ist alles Schmuh, was die Wissenschaft erzählt. Und eigentlich stimmt das mit den paar tausend Jahren. Und dann gibt es halt noch die, die an ein intelligentes Design glauben und die sagen, ja, also die versuchen halt Naturwissenschaft mit Bibel in Übereinstimmung zu bringen und die sagen, irgendwie stimmt es schon. Also was, also die Erde ist so und so viele Millionen oder Milliarden Jahre alt, aber der liebe Gott hat es angestoßen und es gibt auch nicht irgendwie, also dass halt die Arten voneinander abstammen, sondern einzelne Arten haben Unterarten ausgebildet. Und da gibt es auch Stellen dann halt, wo halt gesagt wird, Gott hat halt die Vögel, die Fische und die Landlebewesen erschaffen, und genau das meinen die halt. Also die Lebewesen sind nicht miteinander verwandt, sondern es gibt einen intelligenten Plan dahinter, ein intelligentes Design, das ist der liebe Gott. Und daraus hat sich dann halt, haben sich die verschiedenen Arten entwickelt. Aber es gibt halt nicht irgendwie eine größere Art oder ein paar Arten, von denen alle abstammen, sondern es gibt sehr viele Unterarten, die der liebe Gott gemacht hat. Und das nimmt sich jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, besonders weil es halt auch einfach Fakten gibt, die dagegen sprechen. Also die halt die Evolutionstheorie untermauern so viele Lücken, die er halt auch hat und wo es auch noch wenig Erkenntnisse gibt. Ich meine, es ist halt tatsächlich auch erstmal zum Teil eine Theorie, die Evolutionstheorie, aber halt sie ist wesentlich näher an der Wahrheit oder wesentlich mehr beweisbar als alles andere. Und hier hat man halt so quasi mal so ein paar Statistiken nach einer Studie in der New York Times von 2006, wie verbreitet halt diese Evolutionstheorie ist oder nicht. Und da muss man sagen, dass es halt auch viele Länder gibt, wo die halt nicht so ist. Also es gibt unter anderem übrigens auch im orthodoxen Islam und im Islamismus gibt es auch eine Anti-Evolutions-Traditionslinie, also wo auch gesagt wird, nee, der Mensch darf nicht vom Affen abstammen, das geht ja gar nicht. Und in Deutschland ist es aber auch so, dass halt bloß 70% knapp halt an die Evolutionstheorie glauben. Also es gibt 30%, die da halt irgendwie Probleme mit haben, ob das nun tatsächlich immer aus, also gläubigen Christen sind oder nicht, aber die werden damit unter diesen 30% auf jeden Fall mit dabei sein. Also Umfragen nach von 2005, da waren es dann weniger, nach glaubten 12,5% der Bevölkerung ausschließlich an die biblische Schöpfungsgeschichte in Deutschland. Also immerhin über 10% der Bevölkerung glauben halt, dass der liebe Gott in so und so vielen tausend Jahren halt die Erde erschaffen hat. Was auch neben so direkten, also direkte Glaubensinhalte sind natürlich sowas wie Mission. Also die Bibel sagt, geht hin und missioniert für mich, also und verbreitet meinen Glauben, also dieses Pfingsterlebnis. Das ist natürlich auch ganz stark mit drin bei christlichen Fundamentalisten, während halt die eher säkularisierten Großkirchen das nicht mehr so für so wichtig nehmen oder sagen, ja nee, da kann sich halt selbst entscheiden. Es ist halt so, dass evangelikale christliche Fundamentalisten ein Bedürfnis haben und auch den Auftrag in ihrer Überzeugung nach von Gott halt ihre Glaubensinhalte zu verbreiten. Das findet man hier in Tübingen zum Beispiel, wenn die Leute auf der Leiter stehen vor der Stiftskirche und dann halt auch, das ist eine Art von Missionierung, also es steckt dahinter, steckt die TOS. Früher ist niemand Tübinger Offensive Stadtmission, ich glaube, jetzt haben sie sich umbenannt. Und die verkünden da halt im Grunde, wie sie halt Gott gefunden haben. Ich finde das ein bisschen aggressiv zum Teil. Zum Teil wird es auch so gemacht, dass man so soziale Dienste anbietet, also zum Beispiel Obdachlosen bietet man Essen an und dann aber steckt immer halt auch der Missionsgedanke dahinter. Also es ist häufig nicht ganz uneigennützig, dass man da irgendwie soziale Dienste anbietet oder dass man jemanden zu einem Tee einlädt, sondern es hat tatsächlich häufig auch was damit zu tun, dass man was will, nämlich, blöd gesagt, halt die Seele, also halt für Gott. Was es auch häufig gibt, das glaubt man gar nicht, der Glaube an Dämonen. Also es gibt Berichte zum Beispiel auch über die TOS, das ist ein ganz cooles Buch, das heißt Mission Gottesreich. Das kann ich so Leuten empfehlen, die mal wissen wollen, was halt, oder vielleicht auch der Infoladen kann sich auch zulegen, die halt so wissen wollen, wie Evangelikale in Deutschland ticken. Da gibt es auch so ein paar Stellen, wo auf die TOS in Tübingen eingegangen wird und da wird auch berichtet, wie eine Dämonenaustreibung vorgenommen wird. Also dass da halt Leute halt glauben, andere Leute sind von Dämonen besessen und dann wird halt mit religiösen Ritualen, Zeremonien wird da halt der böse Dämon ausgetrieben. Also halt schon ein bisschen sehr mittelalterlich, finde ich. Hier hat man nochmal so ein Beispiel, die können auch ganz gute Flyer machen. Die Schöpfung der Erde ist Zeuge, Wissenschaft klärt auf, Kreation oder Evolution. Auch dieses Jahr in Berlin gewesen. genau, der erklärt da halt, was Sache ist. Ist natürlich klar, dass es halt die Kreation eigentlich ist. Also man erkennt es auch unten Adventshaus, also es ist bei den Adventisten, das ist so eine Unterform von Evangelikalen. Und also da laden sich auch gerne prominente Redner ein. In Tübingen war es vor Jahren so, dass man auf einem Haus von einer liberalen Studentenverbindung eine Diskussionsveranstaltung stattgefunden hat zwischen einem Vertreter der Evolutionstheorie und einem Vertreter des Kreationismus. Könnte man natürlich sagen, okay, das ist halt irgendwie so ein komisches Verständnis von Pluralismus. Ich finde es aber trotzdem irgendwie bezeichnend, dass man halt Leuten, die einfach nichts beweisen können und die vor allen Dingen aus einer religiösen Motivation her versuchen, Wissenschaft zu betreiben, dass denen halt ein Podium geboten wird. Also ich meine, wenn ich jemanden auf dem Podium hebe, dann erkenne ich erstmal seine Meinung als super diskussionswürdig und wert an. Und das ist, auch das finde ich schon schwierig. Ja, ich habe ja auch das überschrieben mit rechte Klerikale. Jetzt ist es interessant, wir haben so viel gehört, warum die schon so doof sind, also zum Beispiel halt homosexuellenfeindlich etc. Nun gibt es natürlich halt so gewisse Überschneidungen da in dieser Ideologie von christlichen Fundamentalisten mit der politischen extremen Rechten. Und da ist jetzt halt die Frage, gibt es da Allianzen und Kontakte ins extrem rechte Spektrum, also quasi für Gott und Vaterland? Generell muss man sagen, dass Religion eigentlich übernational ist. Also Religion, es gibt auch Unterformen von Religion, die sagen, ja, wir wollen bloß die eine Bevölkerungsgruppe haben, also die missionieren dann auch nicht, zum Beispiel Hindus. Hindus können eigentlich bloß Leute sein, die in Indien geboren sind und quasi indische abstammen. Also die missionieren nicht, bis auf neo-hinduistische Sekten. Aber bei den anderen Religionen sehr häufig, also beim Islam oder beim Christentum, ist es wichtig, dass man missioniert. Also man will potenziell eigentlich die gesamte Weltbevölkerung ansprechen. Und die Gemeinschaft der Gläubigen geht da eigentlich über die Grenzen der nationalen Kollektive oder Konstrukte hinweg. Aber trotzdem war es schon immer so, dass es halt Verbindungen gab zwischen Nationalismus und Religion und halt in Europa zwischen Nationalismus und Christentum. Und hier hat man mal so ein Beispiel, das ist Patrick Brinkmann, der war bis vor kurzem noch der Spitzenkandidat von der Pro-Bewegung, also einer rechtspopulistischen Bewegung, die in Köln entstanden ist. Er hält da die Bibel hoch, das sieht man nicht so gut, quasi halt als Protest gegen den Islam, also nicht unbedingt gegen Islamisten, sondern gegen den Islam, das ist sein Feindbild. Christen pro Köln, das ist eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe innerhalb von dieser Pro-Bewegung, oder unten sieht man pro NRW, das ist auch ein Ableger von dieser Pro-Bewegung, Abendland in Christenhand. Damit tun sie einen Spruch klauen von FPÖ, von der FPÖ in Österreich, also der rechtspopulistischen Partei, die da auch sehr viel erfolgreicher ist. Die Pro-Bewegung ist es ja Gott sei Dank nicht. Und da hat der Hans-Christian Strache, der Parteichef, hat auch mit diesem Spruch quasi geworben. Also man nimmt Bezug auf ein christliches Abendland. Ja, hier hat man nochmal so andere Beispiele. Das ist eine extrem rechte Zeitung, die mit einem Papstbuch oder einem Buch, wo der Papst auch Autor war und auch ziemlich gruseliges Zeug geschrieben hat. Also Ratzinger, damals noch nicht Papst gewesen, als er Autor war. Als Abo-Prämie, und Jörg Haider wird auf Kreuznet, also das stammt eigentlich von Kreuznet, getrauert. Und oben findet man das Symbol des Michaelisbund. Das ist eine kleine Gruppe, die aber quasi ganz gut zusammenbringt, halt diese extreme Rechte. Also das sind eigentlich Leute, die in der NPD sich bewegen und auf der anderen Seite halt auch Christentum. Also ein fundamentales Christentum. Ja, woraus bestehen eigentlich diese Allianzen? Also einmal gibt es halt Gemeinsamkeiten. Es gibt einen Rückgriff auf vormoderne Gesellschaften und ihre Idealisierung. Also ich habe ja schon gesagt, dass man Moderne häufig ablehnt und besonders halt sowas wie die Liberalisierung, die damit einhergegangen ist, meinetwegen Frauenrechte oder Rechte für Homosexuelle. Also ich meine, Homosexualität war ja in Deutschland auch in der Nachkriegszeit lange Zeit strafbar. Es gibt die Propagierung absoluter Weltbilder in Verbindung mit der Ablehnung von Pluralisierung und Individualisierung. Also Individuen lehnt man ab, man denkt bloß in Kollektiven. Da hat Nationalismus und religiöse Überzeugung durchaus was gemeinsam. Es gibt diesen Dualismus von Gut und Böse. Was damit auch häufig verbunden ist, ist die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Also das gibt es sowohl im Nationalismus als auch im Fundamentalismus, im Religiösen. Wie gesagt, dieser Antimodernismus, Feindbild links, bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber halt so eine Art Antibolschewismus, Antikommunismus, Feindbild Freimaurer, Feindbild Juden, Homophobie, Antifeminismus, Feindbild Gender Mainstream, Feindbild Islam, dieser rigide Wertkonservatismus oder Lebensrecht, Antiabtreibung. Und da muss man sich sagen, da treffen die sich. Also das sind gemeinsame Themen, darauf kann man sich verständigen. Allerdings gibt es halt auch tatsächlich Bruchlinien. Und zwar ist es so, halt zum Beispiel, halt, dass viele extreme Rechte in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sind Neuheiten. Die sind eigentlich antichristlich. Also die beziehen sich dann halt auf Wotan etc., beziehungsweise manchmal tun es also so explizit, machen es eigentlich gar nicht so viele. Auf jeden Fall, das Christentum ist für die eine jüdische Religion, die sprechen auch häufig vom Judeo-Christentum, und da kann man sie natürlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Die christlich motivierte Israel-Solidarität ist auch bei vielen Antisemiten, die auch gleichzeitig Antizionisten sind, im extrem rechten Spektrum natürlich auch nichts, also für die sind das halt bloß dann Judenknechte sozusagen. Und wie gesagt, der eigentlich universelle Charakter des Christentums spricht auch dagegen, und die christliche Behindertenfürsorge. Also es gab zum Beispiel halt bei dieser Anti-Abtreibungs-Ding in München, bei dem Marsch, hat sich die NPD eingereiht, oder Leute aus dem extrem rechten Spektrum haben da mitdemonstriert, für das Lebensrecht heißt es bei denen, also gegen Abtreibung. Und dann war aber bei den Kommentarspalten, die darüber berichten, also in dem Bericht auf einer Nazi-Seite, war dann Uneinigkeit. Weil dann haben einige gesagt, ja, wir sind eigentlich schon gegen Abtreibung, dass da deutsche Menschen quasi verloren gehen. Aber halt bei Behinderten, da muss man nochmal drüber reden. Also da kommt da halt quasi halt auch so, Eugenik kommt damit durch, und da ist man konträr quasi zu den christlichen Überzeugungen. Also es ist halt die Frage, ob die halt zusammenfinden, an bestimmten Stellen haben sie es zusammengefunden, es gibt Überschneidungen, es gibt jetzt auch einen Arbeitskreis Christen in der NPD, aber auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus auch Bruchlinien gibt, also wo die dann nicht zusammenkommen oder bloß bestimmte Fraktionen. Also zum Beispiel die Pro-Bewegung, also die rechtspopulistische, gibt sich auch sehr israel-solidarisch, das wird von Kennern, wird das als Mittel, oder die sagen, das ist ein Mittel, um sich von Neonazis abzugrenzen, damit da halt nicht zu viele Leute, die sich auf den historischen Nationalsozialismus beziehen, in die Pro-Bewegung gehen. Und da finden die natürlich auch zusammen. Aber bei vielen anderen sind die damit, also da kann man halt sich dann halt nicht wirklich zusammenarbeiten. Was es noch gibt, neben diesen, also Verbindungen zu der Extremrechten ist ja dadurch halt wichtig, dass sie so einen rassistischen Bezug auf das deutsche Volk hat, also so ein völkisches Volksverständnis. Also die glauben halt, das Deutschsein ist gleich mit weißer Hautfarbe etc. verbunden und deutschem Blut, was auch immer das sein soll. Was ich aber bei den Evangelikalen stark finde, ist so ein Patriotismus, also der ist nicht explizit rassistisch, also der hat nicht so ein völkisches Verständnis, Nationalverständnis, sondern der ist so quasi modernisiert. Es ist trotzdem noch der positive Bezug auf das nationale Kollektiv, auf das Volk, aber es ist das moderne Deutschland. Und um Deutsch zu sein, muss man nicht weiß sein. Und das ist halt bei den Evangelikalen ganz stark angesagt. Jesus ist Herr. Da gibt es dann halt auch also richtig krasse Ansprachen von evangelikalen Predigern, die dann halt sagen, wir müssen Deutschland wieder missionieren und zum Jesus Christus finden. Und die haben das mal bei der TOS-Gemeinde. Also das ist eine Aufnahme von Bus, der bei der TOS stand. Deutschland braucht Jesus. Kritiker würden jetzt sagen, wir brauchen eigentlich beides nicht, aber okay. Verhältnis zur Gewalt. Ich fange einfach mal an mit einem netten Zitat von Michael Kloke, das ist ein ziemlich kluger Kopf. Der schreibt, zur Gruppenidentität gehört ein Feind, sei es in der eigenen liberalen Kirche oder auch in der säkularen Außenwelt. Dieser Feind ist häufig der Antichrist, wobei Namen und Inhalte kontextuell rasch wechseln können. Die sichtbare Welt gilt als der Kampfplatz zwischen Teufel und Gott. Aus der Dämonisierung der Welt resultieren bestimmte Endzeiterwartungen. Das heißt, die fundamentalistische Zukunftsperspektive ist apokalyptisch bestimmt. Ihre Anhänger deuten die symbolträchtigen, prophetischen und apokalyptischen Trostschriften der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments zu konkreten göttlichen Fahrplänen für den geschichtlichen Werdegang um. Die Schrecken der Gegenwart und der nahen Zukunft, Dritter Weltkrieg, werden mit einem gewissen Kitzel beschworen. Sie sind die Geburtswehen jenes wiederkommenden Christus, der die kleine Schar der Erretteten aus dem Trübsal dieser Erde erlöst. Zitat Ende. Also er hat das ganz gut aufgeschlüsselt, worin ein Verständnis von Gewalt eigentlich besteht bei den christlichen Fundamentalisten, nämlich man hat eine Endzeiterwartung, das hatte ich ja vorhin schon beschrieben, bei dem Thema Israel-Solidarität oder christlich motivierte Israel-Solidarität, und sie glauben halt, dass halt da quasi halt ein Endzeitkampf da stattfindet, und das ist auch ziemlich gruselig, wenn man dann die evangelikalen Schriften also oder auf Verteilern oder Homepages sich so umschaut oder in Blättern von denen liest, also ich finde nämlich, man spürt da so eine gewisse Freude raus, wenn es irgendwie wieder eine Naturkatastrophe gab oder irgendwie einen Krieg, weil die sagen, jetzt geht's los, das ist der Anfang vom Ende, Dritter Weltkrieg und riesiger sonst was Krieg weltweit und dann kommt halt der Herr Christus wieder, also das, die Apokalypse beginnt jetzt. Es ist übrigens auch so, sie haben auch so einen Karma-Glauben, das habe ich noch vergessen zu sagen, nämlich dass Leute, denen was widerfährt, dass sie selbst dran schuld sind, also das ist eine Strafe Gottes. Man hat dann evangelikale Prediger, meinetwegen aus den USA, die zu den Tsunami-Opfern sagen, naja, selber schuld. Oder meinetwegen auch auf Haiti gab es ja Bürgerkrieg und Wirbelsturm. Und da wird dann halt von evangelikalen Predigern gesagt, auf Haiti ist ja neben Christentum auch der Voodoo-Kult sehr verbreitet. Das ist halt die Strafe Gottes, weil ihr da halt so heidnische Umtriebe hattet. Und das ist halt schon ziemlich krass, wenn man halt Leuten, die da unter Bürgerkrieg leiden, unter Naturkatastrophen oder so, wenn man denen halt das sagt, dass die halt selbst dran schuld sind an ihrem Unglück. Ja, insgesamt ist es so, es gibt Unterdrückungsverhältnisse und Gewalt nach innen. Also man hat teilweise abgeschirmte Communities, die werden isoliert von der Außenwelt und es gibt eine Art von Kontrolle. Das ist eigentlich nicht viel anders als in Sekten. Ich werde, wie gesagt, noch was zu dem Begriff Sekten sagen. Und da gibt es natürlich so eine Art von strukturelle Gewalt. Also halt besonders auch für Leute, die sich gar nicht freiwillig entschieden haben, zu dieser Community zu gehören, sondern das sind halt Kinder, die wachsen da auf. Und die hatten nie die Wahl, will ich da jetzt unter solchen Lebensverhältnissen aufwachsen, in solchen Umständen oder nicht, sondern die sind da halt drin und die müssen dann halt auch mit der Gewalt klarkommen. Wie gesagt, es gibt eine Isolation von der Außenwelt, Gruppendruck, man spricht auch von den dicken Mauern der Glaubenstreue. Es gibt auch so eine Art Territorialisierung, also die Herausbildung von kulturellen Enklaven bzw. sozialmoralischen Milieus. Was meine ich damit? Also Leute sagen halt, das ist eine sündliche Welt, in der wir leben. Da hat es an der Ecke hat's einen Sexshop, da stehen Prostituierte, wenn man den Fernsehen anmacht, sind auch überall unbegleitete Frauen und Männer und in der Schule gibt es Sexualkundeunterricht. Wir müssen da halt Widerstand gegen leisten, das schaffen wir aber nicht einzeln, sondern wir schließen uns zu Gruppen zusammen und bilden meinetwegen eine Siedlung. Das ist in den USA sehr verbreitet. In Deutschland ist es noch nicht so stark, gibt es aber auch Ansätze dazu. Also man kapselt sich ab und lebt halt in seiner eigenen Welt. Wie gesagt, autoritäre Strukturen, es gibt die Züchtigung als Erziehungsmittel, also das Schlagen und Misshandeln von Kindern. Das Schlagen von Kindern ist in evangelikalen Freikirchen weitgehend akzeptiert, häufig auch mit einer religiösen Begründung. Da heißt zum Beispiel bei Sprüche 13,24, also ein Bibelspruch, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber liebt, der züchtigt ihn bald. Oder Sprüche 29,15, Rute und Strafe gibt Weisheit, aber ein Knabe sich selbst überlassen, macht seiner Mutter Schande. Auf solche Sprüche bezieht man sich dann. Und es gab 2010 Studienergebnisse dazu, die besagen, dass Jugendliche aus Familien freikirchlicher, evangelischer Gemeinden in Deutschland häufiger von ihren Eltern geschlagen werden als Katholiken, Protestanten oder Muslime. Also da hat man da halt quasi das Ergebnis von solchen Überzeugungen. Nur 27% der Kinder von Freikirchlern gaben an, gewaltfrei erzogen zu werden. Bei Formalchristen, also Leuten, die nicht so zu Freikirchen gehören, sondern halt erstmal einem der großen Landeskirchen einfach mal formal angehören, waren es 50%. Und 21,3% von den Kindern aus christlich-fundamentalistischen Haushalten gaben an, sie seien massiven Schlägen ausgesetzt gewesen. Also die werden da in ihrer Kindheit ziemlich misshandelt. Man muss auch sehen, neben diesen Schlägen gibt es natürlich auch einfach einen krassen psychischen Druck. Also neben diesen physischen Erziehungsmitteln ist es natürlich teilweise auch gar nicht weniger schlimm, wenn da halt Leuten meinetwegen eingeredet wird, das und das ist Sünde. Und wenn du das machst, kommst du in die Hölle. Und gerade bei Kindern, ich meine, Kinder sind ja auch im Geist quasi noch formbar, aber denen kann man viel einreden, dass man der Weihnachtsmann ist oder dass der liebe Gott quasi einen da in die Hölle schickt. Und da hat man das natürlich dann auch, also natürlich begeht man ständig, ob man will oder nicht, Sünde. Also gerade auch Kinder in der Pubertät etc., oder Jugendliche in der Pubertät, und denen wird dann eingeredet, dass das und das halt Sünde sei, und das führt natürlich zu massiven Gewissenskonflikten. Also man kennt auch teilweise diese biografischen Berichte von Kindern, die halt in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die genau das eingeredet wurden, die dann halt über Jahre lang Gewissensbisse hatten oder sich teilweise selbst gezüchtigt haben oder viel gebetet haben, um das dann halt wieder wettzumachen. Neben dieser strukturellen Gewalt gibt es konkrete Gewalt. Ich würde das eine Art von christlichen Terrorismus nennen, zum Beispiel im Kampf gegen Abtreibung. Also da gibt es einmal diesen Psychoterror, den es auch in Deutschland gibt, also dass man vor Abtreibungskliniken steht und da halt demonstriert und den Frauen halt einredet, sie seien Mörderinnen. Aber es gibt halt auch teilweise, geht es in den USA teilweise bis hin zu Bombenanschlägen auf Abtreibungskliniken und zu Attentaten, also Mordattentaten auf Abtreibungsärzte. Also die werden dann auch veröffentlicht mit Namen im Internet. Und die werden dann halt erschossen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, so einen Fall, aber insgesamt sind da schon, ich weiß nicht, auf jeden Fall einige Ärzte erschossen wurden. Das heißt, es ist dann auch schwierig. Es gibt auch manchmal christlichen Terrorismus, der als solcher gar nicht wahrgenommen wird. Also man kennt halt das Oklahoma City Attentat eigentlich mit Timothy McVeigh, der übrigens auch nicht irgendwie so ein, also das war ein Mathematikprofessor, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht irgendwie so ein dem Klischeebild vom stumpfen, doofen Nazi entstehen. Und der war nicht nur ein extrem Rechter, sondern der war gleichzeitig auch ein Christ, also der war ein weißer Christ, heißt das in den USA. Oder in den USA ist nämlich so, dass die christliche, dass die extreme Rechte sich häufig auch mit dem christlichen Glauben verbindet. Anders in Deutschland, als in Deutschland, wo es doch häufig in Richtung Neuheidentum geht. Und der hat halt am 19. April 1995 ein Regierungsgebäude in Oklahoma City in die Luft gesprengt. Dabei sind 168 Menschen getötet worden. Und das hat er aber nicht zu einem zufälligen Datum gemacht, sondern das war der zweite Jahrestag der Erstürmung einer christlich-endzeitlichen Enklave in Waco. Also da gab es so eine Belagerung, das ist alles ein bisschen schief gelaufen. Da gab es die amerikanische Behörde für Feuerwaffen und so weiter, die wussten, dass da halt Leute halbautomatische Waffen in ganz automatische Waffen umbasteln, wollten das Ding deswegen in Razzia machen in dieser Enklave. Ich habe ja schon gesagt, dass die sich teilweise so abschotten. Die anderen, also diese Waco, also diese Enklave hat halt einen Belagerungszustand ausgerufen, weil die haben halt auch gleich so getickt. Also die wussten ja, die Endzeit ist nah oder halt. Die wussten das nicht, sondern die haben das geglaubt. Jetzt stürmt uns die Regierung ist eh schon der Feind. Da gab es halt ein furchtbares Massaker. Also die haben dann auch teilweise anscheinend Brände selbst gelegt und da sind dann halt auch die Kinder aus der Gemeinschaft umgekommen etc. Oder nee, zum Teil haben sie sich ergeben, aber es sind auch viele umgekommen. Und auf jeden Fall zum zweiten Jahrestag von dieser Erstürmung, von dieser christlichen Enklave, gibt es halt dieses krasse Bombenattentat. Das wird aber eigentlich gar nicht als irgendwie auch christlich motiviert wahrgenommen, sondern das ist halt vor allen Dingen erstmal eine extrem rechtes Bombenattentat. Aber es ist halt, eigentlich, wenn man genauer schaut, gibt es da auch durchaus, also der Typ war auch ein christlicher Fundamentalist, der das bekommen hat. Also konkrete Gewalt, so christliche Terrorismus, und dann gibt es noch konkrete Gewalt als Massenaktion. Was es halt gibt, ist halt, aber das ist in Europa heute nicht mehr zu finden, wirklich Pogrome von Christen. Also die halt sich halt gegen religiöse Minderheiten meistens richten. Oder es gibt auch eine Art von christlicher Taliban, das wird auch leider häufig übersehen, dass es sowas gibt, nämlich die Lord Resistance Army in Uganda. Die haben da in Norduganda einen gruseligen Gottesstaat aufgebaut. Also die sind richtig durchgeknallt, 5000 Bewaffnete, viele davon sind erzwungene Kindersoldaten. Und der Typ, der das aber quasi anführt, das ist jemand, der bezieht sich explizit auf die Bibel. Also das ist so eine Art christliche Taliban, das wird aber überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich meine, man weiß eh, also Afrika ist eh so ein bisschen der weiße Fleck auf der Landkarte und dann halt so einzelne Konflikte nochmal extra und dass es da halt auch diese christliche Art von christlicher Taliban gibt, das fällt halt irgendwie aus der Wahrnehmung raus. Was es auch noch gibt, ist so eine Gewaltbereitschaft, die sich in einer verräterischen Sprache manifestiert. Also Zitat, lobet den Herrn und ladet die Gewehre. Pater Schmidberger, wieder von der Pius-Bruderschaft, zum Beispiel spricht davon, hat die Pius-Bruderschaft eine kleine Armee von Kämpfern herangebildet, die den Bischöfen und dem Papst zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Das ist natürlich nur nicht, dass die damit halt gleich irgendwie auf der Straße militant werden, aber was halt auf jeden Fall da drin mit enthalten ist, ist halt so eine Art schon von Gewaltrhetorik. Also man versteht sich auch als die Soldaten Christi oder man spricht von einem spirituellen Schlachtfeld. Und man weiß ja, dass häufig Gewalt erstmal eine Sprache sich setzen muss, niedersinken muss, bevor es halt dann in die Aktion überläuft. Die Soldaten Christi bezeichnen sich doch, glaube ich, auch die Menschen. Ja, die haben auch eine militärische Organisation und anscheinend hat sich Himmler beim Aufbau der SS tatsächlich auch an den Jesuiten, obwohl die ansonsten sein Feindbild waren, orientiert, sagt man zumindest. Es gibt Dachverbände in Deutschland, die Evangelikalen sind in der Evangelischen Allianz in Deutschland organisiert, die wie gesagt von sich behaupten, sie würden 1,3 Millionen Menschen vertreten. Bin da immer ein bisschen vorsichtig. Wichtig ist es gleich, dass man sich die beiden merkt, einmal pro Quiz und vielleicht noch Quizfestival, von denen hat man auch was gehört, die haben ein großes Festival in Bremen, ich glaube 2009 veranstaltet, wo dann auch Linken aufgefallen ist, dass da komische Seminare mit dabei sind, wie zum Beispiel zur Homosexualität, wo dann gesagt wurde auch, naja, das ist irgendwie was Problematisches und das müsste man probieren. Auch wieder gleich, um halt so ein bisschen ein, was Lokales herzubringen, zum Gesamtvorstand von dieser deutschen evangelischen Allianz gehört auch ein Dr. Rolf Hille aus Tübingen. Der war, ich glaube jetzt ist er emeritiert, auch Dozent bei den an der hiesigen Theologie. Ich habe mir auch mal die Postanschrift von der Deutschen Evangelischen Allianz angeschaut und da muss man sagen, das meinte ich halt mit denen, vielleicht geben die auch mehr vor, als sie sind. Also das ist ein ziemlich hässlicher Briefkasten, das war vor 2 Jahren, wo ich mal vorbeigeschaut habe, aber dafür, dass sie angeblich 1,3 Millionen Menschen vertreten wollen, muss ich sagen, ist das ganz schön popelig. Also es ist in Stuttgart. Und da muss man auch schauen, ob das so stimmt, was sie halt von sich behaupten. Hier sind mal so ein paar andere christlich-fundamentalistische Organisationen mit dabei, evangelische Notgemeinschaften in Deutschland, das Blatt liegt auch an der UB aus, also wer da mal spaßeshalber reinschauen will, oder die Wende, Aktion zur geistig-kulturellen Erneuerung Deutschlands aus seinen christlichen Wurzeln. Die fallen allerdings auch nicht so krass auf, die machen eher einen Jahreskongress, nächstes bei Schwäbisch Hall. Kreuznet, also man organisiert sich auch im Internet, oder Kirche in Not, weltweites Hilfswerk päpstlichen Rechtes. Früher hieß das mal Ostpriesterhilfe und kam so hier aus den revanchistischen vertriebenen Verbänden, Kreisen. Ja, ich versuche einfach mal, ich kann jetzt nicht all diese ganzen Verbände aufzählen, sondern ich versuche einfach mal beispielhaft ein paar vorzustellen. Da haben wir einmal die Pius-Bruderschaft, der beim Christopher Street Day in Stuttgart teilgenommen hat. Da sind die einem vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Die sind sehr gruselig, also die machen da halt eine Gegendemo oder eine Kundgebung. Hier hat man die Bilder davon, wo halt so 100, 150 Leute halt gegen die Unsittlichkeit der Christopher Street Parade demonstrieren. Inzwischen finden auch immer mehr, also sie sind auch sehr nationalistisch und es finden dann auch nicht ganz ohne Grund, finden auch Nazis zu ihnen. Willi Wiener, der ehemalige Regensburger NPD-Kreisvorsitzende, wechselte 2010 von der NPD zur Pius-Bruderschaft. Da ich meinen einzig wahren, dreifaltigen Gott und mein deutsches Vaterland liebe, werde ich auch in Zukunft gegen schleichende Islamisierung, die Auflösung des Nationalstaats, den Massenmord an den ungeborenen Kindern, die Homo-Ehe sowie gegen soziale Ungerechtigkeit und Benachteiligung behinderter Menschen Stellung beziehen. Zitat Ende. Also da sieht man, er hat eigentlich ganz schön viel davon behalten. Das ist kein Ausstieg aus der extremen Rechten, sondern er hat bloß halt quasi eine Gruppe gewechselt. Was allerdings tatsächlich in der NPD vielleicht nicht sich so findet, ist das mit der Benachteiligung von behinderten Menschen. Also da habe ich ja schon gesagt, da ist quasi so ein Bruch drin. Er sagt auch weiter, der Grund meines Austritts liegt darin begründet, dass ich wieder zu meinem alten Glauben zurückgefunden habe, also er war offensichtlich katholisch sozialisiert und die NPD sich im neuen Parteiprogramm weiterhin nicht zum christlichen Abendland und zu dessen Werten bekennt. Zitat Ende. Also die NPD hat viele Anhänger und zum Teil auch Funktionäre, die eher neuheidlich sind und tendenziell antichristlich und da fühlt er sich nicht ganz so gut aufgehoben, obwohl es halt wie gesagt auch diesen Arbeitskreis Christen in der NPD gibt. Und was sagt die Pius-Bruderschaft zu diesem Wechsel? Auch wenn Herr Willi Wiener der Redaktion persönlich nicht bekannt ist, wenn seine Bekehrung ehrlich ist, und davon gehen wir aus, kann man nur gratulieren. Konservative Werte ohne eine Bindung auf das christliche Abendland sind nur scheinbar konservativ. In Wirklichkeit werden in der NPD mit an sich richtigen Tugenden wie Ordnung, Disziplin, Gehorsam und Ähnlichem wieder alte Irrlehren und Ideologien aufgewärmt. Von völkischer Vorrangstellung bis je nach Umfang und Vertreter bis hin zum verderblichen und darwinistischen Rassenwahn und Hass gegen andere Völker, der Deutschland in so gewaltiges Unheil gestürzt hat. Genau. Also sie begreifen sich als eine Gruppe, die rechtsextreme Szene in Deutschland verkleinert. Aber man sieht schon, die haben vieles gemeinsam, aber es gibt wieder diese Bruchlinien. Also so mit total tumpen Rassismus und es gibt aber auch viele Rassisten in der Pius-Bruderschaft, ist da nichts zu machen. Vielleicht noch ein kleines Detail am Rande. Der Typ, der hier diese Kreuzfahne, also die Fahne mit dem roten Kreuz auf weißem Hintergrund aufspannt, Daneben ist übrigens die Vatikanflagge. Das ist ein kroatischer Faschist. Also in Stuttgart gibt es inzwischen auch Ableger von einer kroatisch-faschistischen Partei. Und da ist es quasi so, dass sie da halt mitdemonstrieren. Ansonsten sind die Pius-Bruderschaft, von denen es übrigens auch eine Kirche in Reutlingen gibt, also sind die auch ganz gut organisiert, sind die eher so, ja, ich sag mal, mittleres bis höheres Bürgertum. Also halt Mama, Papa, Kind, aber schon auch teilweise älter. Also so, dass da die Jungen aufprägen, ist auch eher selten. Warum nenne ich die Pius-Bruderschaft klerikal-faschistisch? Hier hat man den Verlag der Pius-Bruderschaft, auch sitzt in Stuttgart, der Bundessitz ist auch in Stuttgart, ich war auch mal da, es ist halt eine große Kirche, die aber eher leer ist, auch zu Gottesdiensten. Die haben jetzt, bringen dieses Heft raus, Civitas, dazu gehört auch noch ein Institut, was zur Pius-Bruderschaft gehört, und da wird halt Engelbert Dollfuß im Licht mit seiner Biografen und Mitstreiter Friedrich von Hildebrand zum 75. Todestag im Heft gewidmet. Und Dollfuß, das war ein faschistischer Diktator in Österreich, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall vor der Annexierung von Österreich durch das Nazi-Deutschland gab es da halt schon so ein katholisches Regime, das war faschistisch und darauf bezieht sich halt die Pius-Bruderschaft. Und das ist halt schon abgefahren, also damit ist eigentlich auch meiner Ansicht nach relativ klar, dass sie halt Klerikalfaschisten sind. Ich bin ganz schön in der Zeit, tut mir leid. Ich versuche mich zu beeilen. Es gibt auch Parteien, wo sich halt, also ich finde es immer gefährlich, wenn sich halt solche christlichen Fundamentalisten irgendwie versuchen, auch politisch zu betätigen. Ich meine, die sind schon so unangenehm, wenn sie halt missionieren, beziehungsweise ihre eigenen Leute unterdrücken. Aber schwieriger wird es auch noch, wenn sie halt nach außen gehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für sie. Da gibt es halt die Organisation innerhalb von den Unionsparteien, das ist aber, glaube ich, gerade nicht so super populär. Es gibt mehrere christliche fundamentalistische Parteien, die christliche Mitte, die Zentrumspartei, die Partei Liebe treuer Christen und ihre Abspaltung neuerdings die Aufpartei und ein bisschen noch die ÖDP. Das wundert ein bisschen, weil die vor allen Dingen als grüne Partei bekannt ist, aber die hat auch eine sehr starke christliche Traditionslinie. Hier gibt es mal so ein Beispiel für christliche Fundamentalisten in der Union. Als führende CDU-Politikerin in Rheinland-Pfalz beruft evangelikalen Medienprofi Christopher Zirk, der sie da beraten soll. Oder hier, ich hatte schon vorhin bei der Deutschen Evangelischen Allianz darauf hingewiesen, dass er auch Pro-Christ-Mitglied ist. Das ist Pro-Christ quasi, also so halt, wer nochmal Einzelmitglied ist, beziehungsweise im Vorstand. Und da findet sich dann auch so jemand, jetzt sieht man es nicht, verdammt, weil es ganz unten ist, da findet sich oder fand sich jemand wie Christian Wulff. Das wurde dann auch thematisiert, also bei der, wo gerade die Bundespräsidentenwahl anstand, warum der in der evangelikalen Organisation ist. Und da verschwand auch sehr schnell halt sein Name von der Homepage. Hier hat man auch nochmal andere Beispiele, Christdemokraten für das Leben, das sind die Abtreibungsgegner innerhalb von der Union, die da zum Beispiel gegen den Zeitgeist Abtreibung ist Unrecht demonstrieren. Es werden auch Appelle immer gestartet, die dann diverse Leute unterschreiben, das hier ist die Vorsitzende von den Christdemokraten für das Leben oder Ehrenvorsitzende und die wirbt hier zum Beispiel für die Junge Freiheit, also eine neue rechte Wochenzeitung. Diese christlichen Kleinstparteien sind noch nicht so super stark. Man sieht hier mal ihre Stimmen. Ich glaube, das war bei den Bundestagswahlen immer. Also so zwischen 140.000 und 160.000. Trotzdem sollte man es im Auge behalten. Partei Bibeltreuer Christen. Von denen wird teilweise gesagt, dass es so ist, dass sie gar nicht so wirklich Erfolg haben wollen in der Politik, sondern dass es so ist, dass es denen wichtig ist, dass ihre Plakate überall hängen. Als Partei hat man ja das Privileg, quasi seine Botschaft überall auszuhängen. Und das ist halt eine Möglichkeit, also halt über diese Wahlplakate. Und dass sie deswegen auch sich als Partei herausgeputzt haben. Wir hatten auch nochmal so Einstellungen von denen, Ausschnitte aus der Homosexualität. Jedes siebte deutsche Kind stirbt im Bauch seiner Mutter, also wieder gegen Abtreibung. Unter diesem Verbotsschild von den beiden Männern steht die Bibel über Homosexualität. Also sie sind sehr bibeltreu. Ist aus ihrer Zeitschrift Salz und Licht übrigens. Hier haben wir die Zentrumspartei, die ist deswegen auch interessant. Die hat sich in zwei Flügel gespalten. Finde ich immer super, wenn sie so Kleinstparteien nochmal selbst zerlegen. Weil die einen von ihren Landessitzen und auch Bundessitzen, also ein Flügel quasi mal in Reutlingen, beziehungsweise auch teilweise in Wannweil angesiedelt. Also es ist halt, die beruft sich auf diese katholische Zentrumspartei, die in der Weimarer Republik sehr wichtig war, aber die ist Also die haben eigentlich nicht wirklich was mit denen zu tun. Die sind halt sehr katholisch. Dann ganz neu ist Arbeit, Familie, Arbeit, Umwelt, Familie, auf abgekürzt. Untertitel ist Christen für Deutschland. Hier haben wir mal ein Feindbild von ihnen auch noch, halt Feindbild links, die Ideologie der 68er. Also die gehen auch teilweise von einer Verschwörung aus, dass die 68er halt die Institutionen unterwandert haben und dann deswegen alles geändert haben. Also die haben nicht richtig kapiert, dass halt der Wandel, der mit der Moderne einhergeht, einfach was ist, was überall passiert ist und was wenig mit den Menschen an sich zu tun hat. Also es war jedenfalls keine irgendwie geleitete Verschwörung. Die sind ziemlich clever, sind zum Beispiel auch bei der Landtagswahl in Tübingen angetreten. Die sind eine Abspaltung von der Partei Die Betreuer Christen. Aber die sind politikfähiger, also die denken besser und haben auch richtig Konzepte. Also ich war schon mal, na okay, das ist jetzt egal. Das ist ein Kongress von denen, da tritt zum Beispiel halt der Dr. Rudolf Gehring auf, der in Österreich für die christlichen Fundamentalisten, also irgendwie christliche Partei Österreichs, aufgetreten ist und der da immerhin 5% der Stimmen bekommen hat. Also auch sowas ist möglich, dass die, obwohl das auch eine Linkspartei, die in der Bundesrepublik, aber 5% der Stimmen, das ist schon was. Wir haben auch wieder so jemanden, der christliche Israel-Solidarität betreibt. Das ist ein ehemaliger Nationalrat aus der Schweiz, Christian Waber, der da seine Parlamentarierreise nach Israel beschreibt, auch auf dem Kongress von der Aufpartei in Stuttgart. Christliche Mitte, das soll, soweit ich weiß, ein Personenprojekt von dieser Angunde Mertensacker sein. Es gehören noch ein paar andere dazu, aber ja, es sind nicht so viele. Ich habe mir früher mal den Kurier von ihnen nach Hause schicken lassen. Hab deswegen auch so ein bisschen, also so, hab da hier diesen Zeitungsausschnitt raus. Indien bleibt konsequent. Homosexualität wird in Indien mit 10 Jahren Gefängnis bis lebenslänglich bestraft. Also darüber freuen die sich so. Das Recht, Muslime erobern Deutschland, das ist ein Werbebanner auf diesen antimuslimischen Hetzportal namens PI News. Genau. Und die sind vielleicht älteren Tübingern auch bekannt, weil die haben hier mal eine Demo mitveranstaltet oder auch Leute von denen gegen ein Theaterstück, wo Jesus schwul war. Ich weiß leider nicht mehr den Titel. Entwicklungen und Tendenzen. Ich finde es immer wichtig, halt zu schauen, wie groß ist zum Beispiel der Einfluss von solchen christlichen Fundamentalisten innerhalb von den Landeskirchen. Hier hat man zum Beispiel was, wo halt dieses Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur, DVCK, auf dem Kongress von Kirche in Not in Würzburg 2011, halt zusammen mit Kardinal Joachim Meissner, der auch einer eher der nach quasi Hardliner innerhalb von der katholischen Kirche sich trifft, das zeigt halt auch, dass sie halt da Einfluss haben. Oben gibt es Meldungen, ich weiß auch nicht, woher die das haben und ob das so stimmt. Die meisten Theologiestudenten besuchen evangelikale Einrichtungen. Zu Tübingen fällt mir da vielleicht noch dieses Bengelhaus auf. Das ist in deren Ding. Das ist so ein riesiges Gebäude. Ich glaube, da können über 100 Leute drin leben. Das ist meines Wissens auch evangelikal geprägt. Also da ist es so, bitte? Pietistisch. Aber da gibt es zum Beispiel die Verpflichtung, wenn man einen Mietvertrag unterschreibt, dass man keinen vorherigen Sex da hat. Und die haben auch ein Hausblatt und da gab es auch mal eine ziemlich krasse Ausgabe zu Homosexualität. Also so mehr oder weniger, dass es Sünde ist, zusammengefasst. Oder hier hat man die Privataudienz bei Papst Benedikt. Und zwar ist da der Prälat des Opus Dei. Opus Dei ist eine Organisation innerhalb der katholischen Kirche, die habe ich jetzt nicht vorgestellt, wird auch teilweise als die Mafia des Papstes bezeichnet. Und da ist es halt so, also das sind richtig, richtig Hardliner, man kann es auch als die Wahhabiten Roms bezeichnen oder so. Und die haben vermutlich auch mit dafür gesorgt, dass halt überhaupt Papst Benedikt gewählt wurde, aber die kriegen da halt auch mal eine Privataudienz. Also das sind richtig fiese Leute. Die sind auch sehr elitär, also denen geht es nicht um eine Massenmitgliedschaft, sondern denen geht es darum, in bestimmten Gesellschaftsschichten Einfluss zu finden. Also die, es gibt auch Unionsparlamentarier wie Norbert Geis, der denen nahe steht, also so in der Politik, aber auch in Wirtschaft etc., da versuchen sie halt in konservativen, katholischen Milieus für sich zu werben. Sind auch sehr geheim organisiert, man weiß auch teilweise gar nicht so richtig, was drinnen vorsteht. Die haben zum Beispiel auch anscheinend eine Bücherverbotsliste, also welche Schriften nicht gelesen werden dürfen bei ihnen. Ja, und ich wollte noch eigentlich was zu dem Begriff Sekte sagen. Ich finde nämlich, es gibt auch so christlich geprägte oder christlich orientierte Sekten, die darf man halt nicht aus dieser Kritik rausnehmen, sondern die kann man auch als christliche Fundamentalisten eigentlich oder sollte sie auch analysieren. Häufig wird ja so gesagt, naja, das sind ja gar keine echten Christen, aber von wem wird das gesagt? Das wird von der Kirche gesagt. Und bei der Kirche ist der Begriff Sekte eher so ein Abgrenzungs- und Kampfbegriff. Wenn man aber jetzt quasi so anlegt, ob es halt objektive Kriterien gibt, ob das eine Sekte ist oder nicht, dann kommt man dahin, dass halt auch innerhalb von der Kirche so Sachen wie Opus Dei eigentlich die Struktur von einer Sekte haben. Also, und das führt dann so hin, es gibt so Weltanschauungsstellen von der Kirche gegenüber gegen Sekten, die waren dann, weil die halt tatsächlich auch dieses, versuchen, dieses objektive Raster, was ist eine Sekte, was ist nicht, was gehört dazu, also zum Beispiel diese Abkapselung von der Außenwelt, der starke Druck im Innern, dass die dann halt vor den eigenen kirchlichen Organisationen waren. Also dass halt dann die katholische Antisektenbeauftragte halt vor der katholischen Pfadfinderschaft Europas waren oder sowas. Weil die halt tatsächlich auch mitbekommen hat, das ist wie eine Sekte aufgebaut und die operieren wie eine Sekte. Also ich würde da halt versuchen, halt nicht so sehr diesen Abtrennungs- und Kampfbegriff zu verwenden, sondern einfach zu versuchen, ja, Sekte, ja oder nein, und dann auch nicht irgendwie rumzuspielen, ja, das sind die wahren Christen oder das sind sie nicht. Die haben halt eine andere Auslegung von irgendwelchen religiösen Schriften oder sehen sich da halt als Nachfolger von irgendwas, aber da gibt es keine so objektiven Kriterien. Ja, das ist auch noch so ein Beispiel für so Einflussnahme. Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Althaus hat zum Beispiel auch versucht, so ein Podium zu veranstalten mit einem Kreationisten, also einem Vertreter von dieser kreationistischen Theorie. Ja, genau, das wäre halt so ein Beispiel. Blick über die Grenze, also wie schaffen es halt Leute zu mobilisieren? Ich habe ja schon von diesen Anti-Abtreibungs- oder Pro-Lifer, nennen die sich auch selbst, oder Lebensrechtler halt im deutschsprachigen Raum, Märchen gesprochen. Und hier hat man mal so eine Aufstellung, wie groß die sind. Und da sieht man schon, dass sie in Deutschland halt nicht so viele Leute erstmal auf die Straße bekommen. Das heißt jetzt keine Entwarnung. Also ich würde auch sagen, am 29. April ist auch in Freiburg wieder ein Marsch von denen. Wenn ihr Zeit habt, geht hin, versucht das mit zu verhindern oder euren Protest auszudrücken. Aber in anderen Ländern kriegen die mehr auf die Straße. Also bis hin so zum Beispiel in Madrid. Da war es aber auch tatsächlich von der gesamten katholisch-kirchlichen Struktur unterstützt. Die haben da Busse angefahren etc., wo sie nach Eigenangaben, ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, bis zu 1,5 Millionen Menschen halt auf die Straße gebracht haben. Während es halt meinetwegen bei dem letzten Marsch in Berlin waren es 1.500 bis 1.800. Oder jüngst in Brüssel 2.800. Also das zeigt halt mal so, wo die halt besonders gut sind, wo die Mobilisierungspotenzial haben und wo es eher noch ein bisschen hapert. Ja, ich glaube, ich sollte es fast lassen mit den USA. Das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für sich. Ich lasse es einfach. Also wie der Einfluss in anderen Ländern ist, Polen. Was mir vielleicht noch wichtig ist, es gibt interreligiöse Bündnisoptionen, also christliche Fundamentalisten, ich habe ja schon gesagt, es gibt einmal die Bündnisoption mit der extremen Rechten und es gibt aber auch diese Bündnisoption, beziehungsweise manchmal ist halt der christliche Fundamentalismus auch zu extremen Rechten zu zählen, aber ich würde ihn eher als was Eigenes zum größeren Teil betrachten. Und dann gibt es halt auch noch die Bündnisoption mit anderen Fundamentalisten. Natürlich hat man da eigentlich eine religiöse Konkurrenz. Jeder will die Seele von den Leuten für sich haben. Aber es gibt so gemeinsame Feindbilder. Und neben dem großen Feindbild Islam zum Beispiel gibt es durchaus auch eine Gemeinsamkeit, also dass man halt es schaffen könnte, halt da sich auf den Feind zumindest zeitweilig zu einigen. Ein Beispiel wäre in Jerusalem, sollte die Gay Parade stattfinden, also oder die Christopher Street Parade. Und da war es halt so, dass dann halt die Fundis von allen drei Religionen, die für die Jerusalem sehr wichtig ist, also Christen, Juden und Muslime, dann halt sich da plötzlich einig waren, dass das ja gar nicht geht und da halt dagegen opponiert haben. Ich glaube sogar mit Erfolg. Also die musste dann in Tel Aviv stattfinden. Aber das zeigt so, dass die teilweise auch zusammenarbeiten können, wenn es halt auf gemeinsame Feindbilder zugeht. Also sie haben halt auch Gemeinsamkeiten, Rückgriff auf vormoderne Gesellschaften, Propagierung absoluter Weltbilder, Dualismus von Gut und Böse, Feindbild Westen, Antiliberalismus, Antisäkularismus, also gegen die säkulare Gesellschaft, Homophobie, Antifeminismus, Wertkonservatismus, Kreationismus, habe ich ja schon gesagt, findet sich unter fundamentalistischen Muslimen wie unter fundamentalistischen Christen. Aber es gibt halt auch Bruchlinien wieder. Also natürlich hat jede Religion für sich vor allen Dingen erstmal einen universellen Wahrheits- und Alleinvertretungsanspruch. Damit steht man in praktischer Konkurrenz. Genau, und dann halt die jeweiligen Feindbilder. Aber diese quasi, trotzdem diese Gemeinsamkeiten führen dann dazu, dass das radikal-katholische Internetportal Kreuznet übernimmt zum Beispiel Berichte von Muslim-Markt. Also das sind zwei religiös-fundamentalistische Homepages und die beide finden sich halt, also die sehen dann halt Gemeinsamkeiten, übernehmen halt Berichte voneinander, publizieren zum Beispiel die Rede von Ahmadinejad, wurde auch auf Kreuznet genau. Und im Extremfall ist ein Leserkommentar von Kreuznet, also das ist nicht direkt ein Bericht, tot einen Homo-Verrückten, schafft die Baukräne ran, also wie im Iran. Der Iran ist ein gutes Land, der iranische Präsident ist ein guter Mann, jeder gute Christ verbrüdert sich mit diesem edlen Menschenschlag, der den Homo-Verrückten und den Ehebrecherinnen nach noch ihre gerechte Strafe zukommen lässt. Also Ehebrecherinnen werden dann gesteinigt. Wie lange wollt ihr euch noch verarschen lassen? Christenheit, die Relativisten, die Modernisten, die säkularen Staaten sind eure Todfeinde. Die Muslime stehen uns 100-mal näher als jedes ungläubige Homoschwein. Zitat Ende. Das ist ein Leserkommentar vom 23. April 2009. Es gibt ein sehr gutes Buch von einem Insider aus der katholischen Kirche, der quasi so eine Art Aussteigerbericht gemacht hat, David Berger, als schwuler Theologe in der katholischen Kirche heißt, glaube ich. Und er berichtet dann auch, dass es zwei Fronten gibt in der katholisch-konservativen Lage. Einmal halt Leute, die halt das Feindbild Islam haben und einmal die sagen, das ist ein potenzieller Bündnispartner für uns. Also die sagen dann halt, also es gibt zum Beispiel einen Ultrakatholiken, Michael Wiedmann, der verteidigt als Autor, als Buchautor die religiöse Kopfbedeckung und äußert Sympathien für den Islam als Gegenmacht gegen den Liberalismus. Das Kopftuch stehe für die Scham der anständigen Frau und für deren Bereitschaft, die Autorität einer höheren Macht anzuerkennen. Und Wiedmann ruft dann auch zum ökumenischen Dschihad auf und will damit für die Ehre der schamhaften Frau kämpfen. David Berger schreibt dazu, ausgerechnet jene, die sich mit Händen und Füßen gegen die Ökumene der katholischen und der protestantischen Kirchen wenden, reden einer heiligen Kriegsallianz mit dem Islam das Wort. Zitat Ende. Ja, auch der Papst sieht sich teilweise da als Verbündeten gegen die Diktatur des Relativismus, hat er es genannt. Und der Vatikan hat zum Beispiel zu den Mohammed-Karikaturen gesagt, verlautbaren lassen, die Verspottung von Religion oder religiösen Symbolen ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Also die haben sich da teilweise den Islamisten angeschlossen. Und das führte dann auch dazu, die katholische Kirche verabschiedete im Mai 2008 mit den führenden Mullahs im Iran ein Kampfdokument, in dessen Punkt 4 es heißt, man sei fest entschlossen, in Zukunft zusammenzuarbeiten, um moralische Werte zu fördern. Zitat Ende. Ja, ich komme zum Schluss. Tut mir leid, dass ich wieder viel zu lange gesprochen habe. Ich fange den Schluss an mit einem Zitat von Goethe. Goethe-Zitate sind ja eh immerhin. Diese dumpfen Pfaffenchristen, lasst uns keck sie überlisten. Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Kommt mit Zacken und mit Gabeln und mit Blut und Klapperstöcken, lernen wir bei nächtiger Weile. Ich finde, insgesamt sollte es halt mehr Aufmerksamkeit in der Linken oder bei den säkularen Leuten mehr Aufmerksamkeit für christliche Fundamentalisten geben. Man sollte mehr Recherche und Analyse leisten. Man sollte auch mehr quasi überhaupt Religionskritik betreiben. Es ist nämlich so, eigentlich ist Religionskritik eine alte linke Tradition, die aber so ein bisschen im Schrank verstaut wurde. Ein bisschen wurde sie wieder herausgeholt, was halt den politischen Islam angeht. Aber da gibt es auch sehr komische Verwerfungen. Und ich finde, so eine allgemeine Religionskritik sollte eigentlich wieder rausgenommen werden, sollte wieder linke Tradition werden, sollte wieder propagiert werden. Man hat sich so ein bisschen davon auch, glaube ich, verabschiedet, weil man halt in einem sehr säkularisierten Erdteil ist, nämlich in Europa oder Westeuropa. In Osteuropa sieht es so ein bisschen anders aus teilweise. Und teilweise sind aber halt die Evangelikalen durchaus auf dem Vormarsch. Man sollte sich denen halt auch wieder widmen. Und man sollte halt versuchen, nicht ganz so nur diese Schiene zu fahren, ja, Religion ist halt, Gott ist nicht beweisbar, also so auf dieser total materiellen, rationalen Ebene, sondern halt auch anerkennen, was für Bedürfnisse Religion befriedigt. Um da halt zu schauen, wie man dem entgegenwirken kann. Ja, das war's.